Im sechsten Jahr aber, am sechsten Monat, am fünften des Monats, als ich in meinem Hause saß, und die Vornehmen von Juda vor mir saßen, fiel daselbst die Hand des Herrn Jahwe auf mich. Und ich sah hin, da war ein Gebilde, das sah aus wie ein Mann, von seinen Hüften an abwärts war Feuer, und von seinen Hüften an aufwärts war es wie Lichtglanz anzusehen, wie das Leuchten von Glanzerz. Und er reckte etwas wie eine Hand aus und erfasste mich bei den Locken meines Hauptes, und der Geist hob mich empor zwischen Erde und Himmel und brachte mich nach Jerusalem in einem göttlichen Gesicht an den Eingang des inneren Tors, das nach Norden gewendet ist, wo die den Eifer Jahwes erregende Bildsäule stand. Es war aber daselbst die Herrlichkeit des Gottes Israels, entsprechend dem Gesichte, das ich in der Talebene geschaut hatte. Und er sprach zu mir, Menschensohn, erhebe einmal deine Augen in der Richtung nach Norden. Als ich nun meine Augen in Richtung nach Norden erhob, da stand nördlich vom Altartore diese eifererregende Bildsäule am Eingang. Und er sprach zu mir, Menschensohn, siehst du wohl, was sie da machen? Große Gräuel sind es, welche das Haus Israel hier treibt, so dass ich fernbleiben muss von meinem Heiligtum, aber du wirst noch weitere große Gräuel sehen. Und er brachte mich an den Eingang des Vorhofs. Und als ich hinsah, befand sich ein Loch in der Wand. Und er sprach zu mir, stoße durch die Wand durch. Als ich nun durch die Wand durchstieß, befand sich da eine Tür. Und er sprach zu mir, gehe hinein und sieh dir die schlimmen Gräuel an, die sie hier treiben. Als ich nun hineinkam und mich umsah, da fanden sich allerlei Gebilde von gräulichem Gewürm und Vieh und allen Götzen des Hauses Israel ringsherum an der Wand eingegraben. Und da waren 70 Männer von den Vornehmen des Hauses Israel und Jasania, der Sohn Safans, in ihrer Mitte als ihr Vorsteher, und ein jeder hatte sein Räucherbecken in der Hand, und der Duft der Weihrauchwolken stieg empor. Und er sprach zu mir, hast du wohl gesehen, Menschensohn, was die Vornehmen des Hauses Israel in der Finsternis treiben, ein jeder in seinen Bilderkammern? Denn sie denken, Jahwe sieht uns nicht, Jahwe hat das Land verlassen. Sodann sprach er zu mir, du wirst noch weitere große Gräuel sehen, die sie treiben. Und er brachte mich an den Eingang des Tors des Jahwe-Tempels, welches nach Norden zuliegt, da nun saßen die Weiber, die den Tammuz beweinten. Und er sprach zu mir, hast du es gesehen, o Menschensohn? Du wirst noch weitere Gräuel sehen, die noch größer sind als diese. Und er brachte mich in den inneren Vorhof des Tempels Jahwes, da waren am Eingange zum Jahwe-Tempel zwischen der Vorhalle und dem Altare gegen 25 Männer, mit dem Rücken gegen den Jahwe-Tempel und mit dem Gesichte gegen Osten gewendet, beteten sie nach Osten hin die Sonne an. Und er sprach zu mir, hast du es gesehen, Menschensohn? Ist es dem Hause Juda zu wenig, die Gräuel zu verüben, die sie hier verübt haben, dass sie außerdem das Land mit Gewaltset erfüllt und mich immer wieder zum Zorne gereizt haben? Nun sieh, wie sie den Reiserbüschel an ihre Nase halten. So will ich denn auch im Grimme handeln, ich will nicht mitleidig blicken, noch will ich Schonung üben. Und wenn sie mir dann mit lauter Stimme in die Ohren schreien, werde ich sie nicht hören.